Claudius would call item a little. Na, wer hat's erkannt? Mach's aber nicht ganz aus. Das ist ja noch sehr stimmungsvoll. Sehr stimmungsvoll. Finde ich auch. Sehr verehrt Tix Organismix. Wir sind heute zusammengekommen. In dieser kleinen Gemeinschaft. Um mit euch ein Buch zu lesen. Genau genommen, euch das vorzulesen. Und wie ihr vielleicht schon an der Titelmusik der Serie... Geht es um Vikings, Südsee, entnehmen könnt? Panoramen. Genau. Ich finde das so stimmungsvoll. Also, ja, mich erinnert das an diese Serie, was mich so ein bisschen melancholisch stimmt, weil die vernünftig anfing und dann beschissen geworden ist. Das stimmt einfach doch nicht. Du steigerst dich da rein. Nein, der Typ ist einfach indiskutierte. Ah. Ja. Okay, also. Wie ihr vielleicht schon geahnt habt, wollen wir euch damit auf ein nordisches Thema einstimmen. Denn heute betreten wir mal wieder neue Gefilde, was die Esoterik angeht. Ja, wahrscheinlich ist es wieder der gleiche Müll wie immer. Nur in anderem Gewand. Ja, diesmal geht es also nicht um Chakren und Liebeskugeln und Homöopathie und Schneider und, nee, wie heißt der, Schreiner? Nee. Was? Steiner, ja. Sondern um Runenmagie. Und das Buch, das wir lesen, heißt Die neun Tore von Midgard von Edred Thorsson. Ja. Der ist bestimmt in Wirklichkeit Hans-Günther Schlappenwiesel. Wahrscheinlich ist er sogar eine Frau. Ja. Aber, naja. Ja, das sieht ganz manier. Wir haben zu wenig Vorlauf gerade. Also normalerweise füllen wir die ersten Minuten ja immer mit sinnlosem Geplänkel. Und das jetzt geht's. Ja, zum Beispiel könnte man mal an dieser Stelle erwähnen, dass das die 20. Jubiläumsfolge der Jubiläumsfolgen ist. Ja, ja. Fast ein Jahrhundert minus 99 Jahre sind vergangen, seit wir die erste Lesostunde schufen. Damals ging es um das berühmt-berüchtigte Werk TCM, das ja auch im Bartokast lief. Woraufhin wir aufgefordert wurden, doch mal einen eigenen Podcast zu machen. Und ich finde, das machen wir mit Erfolg. Findest du das? Ja, 20 Folgen. Wer hätte je gedacht, dass es hier von 20 Folgen geben würde? Niemand kann uns ja davon abhalten. Auch nicht eine im einstelligen Bereich rangierende Hörigschaft. Das stimmt nicht. Doch, kann uns nicht davon abhalten. Ja, aber unsere Hörigschaft ist viel größer. Noch größer als im einstelligen Bereich? Mhm. Unglaublich. Die rangiert mittlerweile nämlich im dreistelligen Bereich. Das ist doch überhaupt nicht möglich. Dachte ich auch. Eigentlich dachte ich, das wird hier so unser Privatvergnügen. Guck mal, da draußen sitzt eine Kohlmeise. Ja, und Zwitscher. Eine Verbindung Hallo zum Vogel. Vorigen... Hallo Vogel. Flieg mich weg, Vogel. Bleib bei mir, kleine süße Kohlmeise. So, genug Granice-Show. Ich heiße nicht Granice, verfickte Scheiße nochmal. Es gibt einen Link zum vorherigen Buch. Dem aufmerksamen Hörix ist es schon aufgefallen. Beim letzten Mal hatten wir ja in der dunklen Magie, oder wie das hieß, die dunklen Künste, von war ja von neun Pforten die Rede. So, und jetzt heißt das Buch Die neun Tore von Midgard. Zufall? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. So, und deswegen sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Tore abgebildet und nicht 9. Warum auch immer dass dann nicht die 5 Tore von Midgard heißt? Das, man kann ja auch mal 5-9 sein lassen. Das ist wahr, das ist wahr. Weil man nicht päpstlicher sein als dieser pädophilen deckende Sack im Frauenkleidchen. So ist es. So. Ja, das Design ist so, also da sind wie gesagt 5 steinerne Tore drauf abgebildet mit allerlei Bildchen drauf und drüber sind so 3 ineinander verschlungene Dreiecke. Also irgendwie kommen mir diese Dreiecke total bekannt vor. Dieses, also ich hätte jetzt schwören können, auch von der Farbgebung Orange auf Schwarz, sowas schon mal bei der Band Amon Amarth gesehen zu haben. Also irgendwie ist das vertraut. Man weiß es nicht. Vielleicht ist das ja auch irgend so ein Runendings, die das es überall mal so gibt. Also wir hören ja beide sehr viel Metal. Wenn man unseren Podcast verfolgt hat, könnte es unter Umständen aufgefallen sein. Na. Und insofern ist man ja irgendwie dieser ganzen Wikinger-Thematik doch ein bisschen näher. Und eigentlich finde ich das auch sympathisch. Aber, ja gut, also aber diese dein Gott ist an einem Kreuz verreckt, mein Gott hat einen Hammer. Noch Fragen? Ja. Das ist ja dieser klassische. Ja, aber ich stehe nicht so auf. Meine Religion hat den längeren. Ja, Penis. Nein, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auch die coole Nordreligion wählen. Also es ist gut, dass man sich nicht entscheiden muss. Ja. Aber ich vergleiche das ja immer mit Scheißhaufen. Mhm. Am liebsten tritt man in keinen rein. Wenn man aber in einen reintreten muss, tritt man natürlich in den Trockenen, der nicht ganz so widerlich ist. Ja. Und in dem Fall ist das dann der Trockene. So, dann steht hier die 9 Tore von Midgard und das sieht aus, als würde das da so in Feuerfarben hervorleuchten und drunter steht der Verlag, der offenbar Arun heißt. Ja, also Dix Hörix, die auch Amon Amarth kennen, werden sich definitiv aufgrund der Farbgebung und auch so ein bisschen der Schriftart an die Amon Amarth Cover erinnert fühlen. So, nun bist du aber dran mit dem Dingsi, Rückenklappentext. So. Das, auch dieses Buch ist übrigens eine freundliche Leserzusendung. Von? Von einem Leser. Der nicht genannt werden will? Er hat nicht gesagt, ob er genannt werden will, deswegen nenne ich ihn jetzt lieber vorsichtshalber mal nicht. Hat er keinen Spitznamen oder einen Nom de Plume oder so? Ich glaube nicht. Falls Dix Hörix, das uns das Buch eingesendet hat, sich zu Unrecht unbenannt fühlt, möge er sie es uns das mitteilen, dann wird er in der nächsten Folge nachnominiert und offiziell bedankt. Und auch besungen. Ja. Der magische Lehrplan der Runengilde. Ausrufungszeichen. Die 9 Tore von Midgard sind der einzige Lehrplan mit einer systematischen und traditionellen Annäherung an die innere Runenarbeit. Kannst du bitte die Stimmung erhalten und einfach weiterlesen? Okay. Dieses Buch führt den Runenarbeiter. Ist das gleiche wie ein Dacharbeiter? Nur mit Runen? Was ist denn ein Dacharbeiter? Man darf ein Dach die Ziegel macht. Das nennt man Dachdecker. Dacharbeiter. Ah, das muss ja keinen Sinn ergeben. Führt den Runenarbeiter von der ersten Stufe, auf der kein Vorwissen von den Runen oder esoterischer Arbeit vorausgesetzt wird, in 9 Lektionen zur letzten, zur hohen Einweihungsstufe. In jedem Schritt gibt Thorsson Hintergrundinformationen und Übungen zum germanischen Pantheon, zu Sider, Galder und weiteren Details der Runenmagie. Ziel ist die Transformation des eigenen Selbst durch die Runen. Ja, ja, wenn es sonst nichts ist. Ja, komm. Warum tief stapeln? Das stimmt. Jo. Ja, also wir werden euch dann jetzt mal so ein bisschen mit transformieren. Ein Stück ein magischer auf. Lehrplan der Runengilde. Da fragt man sich doch, wer in der Gilde so drin ist eigentlich. Nee, wo hast du auch nicht. Ja, eine Gilde ist doch so eine Art Vereinigung, so eine Art Interessengemeinschaft, wo dann alle Runenschmiede drin sind, damit die ihr so wie eine Gewerkschaft oder so. Ist das nicht so? Also ich frage mich ja, was eine Rune eigentlich ist. Ist das jetzt nur ein Schriftzeichen oder ist das... Ja, also eigentlich ist das nur ein Schriftzeichen, aber wenn man so nach den ganzen Fantasy-Rollenspielen geht und so, dann sind das ja meistens so irgendwie so magische, mit magischen Konzepten befrachtete Zeichen. Also dann ist dann die Rune für Scheißhaufen zum Beispiel so eine Art Verkörperung Also das ist so, glaube ich, so wie Platons Ideen, so wie sowas könnte man vielleicht sagen. Aber also das gab es ja auch bei Dragon Age, da konntest du deine Waffen ja auch mit Runen aufladen. Genau. Also da den, das hast du, genau, das meine ich, in diesen Fantasy-Spielen hat man das oft, dass da irgendwie so dann die Runen haben dann so eine spezielle Spezialmacht. Dann wird hier, das ist 2004 erschienen, das Moped, und es wird noch ganz vielen Leuten gedankt. Und zwar Lars Larsson, Sven Svensson, Øystein Øresson. Ach nee, hier steht auf jeden Fall, dass er den Leuten dankt, die ihm im Laufe der Jahre bei der Entwicklung der Runengilde Unterstützung gegeben haben. Mit solchen illustren Namen wie Crystal Dawn, die natürlich in Wirklichkeit sowas wie Stephanie Wurstmann heißt. Dann einfach nur Dryden. Dann nicht ganz so glamourös Robert Zoller. Ja. Aber immerhin, Komma, Runenmeister. Ja. Wann wird man denn? Wie wird man denn Runenmeister? Ja, du machst erst den Runengesellen. Und dann, oder auch den Runen-Bachelor, kann man sagen. Ja. Und dann machst du den Master noch. Naja, okay. In Runenschmieden und Scheiße labern. Da kann man sich spezialisieren. Also Scheiße labern kann ich schon mal. Das walte Hugo. So, Inhaltsangabe. So, also es geht los mit einem Vorwort zur deutschen Ausgabe, Einleitung. Dann gibt es eine allgemeine Einführung in die Runengilde und den Lehrplan der neuen Tore. Was? Wieso? Ja, das ist passend. Ziele der Gilde und so weiter, Struktur der Tore, Runa und die Arbeit der Gilde, dann gibt es die neuen Tore. Also das erste Tor von Midgard, da gibt es einen täglichen Weiheritus und eine persönliche Tagebuchanalyse und vokalisches Atmen und Runendenken. Und das gleiche gibt es dann eben alles für das andere Tor von Midgard, das soll wohl das zweite sein, die Allgötterform des Hammerzeichens. Dann das dritte Tor von Midgard, da kannst du elementares Atmen und runisches Atmen lernen. Das vierte Tor von Midgard, da hast du Hagelarbeit und Runendenken. Also. Das fünfte Tor. Gibt es auch Runenpoppen? Das weiß ich nicht. Das ich denke schon. Weil das ist ja, ich meine, das ist ja, ne, das muss ja auch auf den, das muss den Menschen ja abholen, wo er ist. So ist es. Und ich meine, wo er steht, heißt es. Da muss man ja auch mal so in den Alltag rein, ein Stück weit. Ja, das fünfte Tor von Midgard, da gibt es Runen werfen. Beim sechsten Tor gibt es Segen und eine Auswahl an Zwergennamen und Walkürennamen. Das siebente Tor, Segnungsarbeit 2, runische Anwendung der Invokation. Das achte Tor, der Aufbau des Wode selbst. Das neunte Tor, der Weg zum Runenmeister. Naja, gut. Ich werde wie immer mich mal dem... Oh, verstehe. Dem Vorwort widmen. Das habe ich ja echt gern gehört früher. In dem Video schwingen die auch so schön synchron ihre Haare. Das ist ihre Aufgabe. Ja. Okay, Vorwort zur deutschen Ausgabe. Mit dem Erscheinen dieser deutschen Ausgabe von Die Neuen Tore von Midgard. Die Bartrune. Ist der Geist des Buches und Bücher besitzen ein Hobby? Bartrunen? Verfickt nochmal, ich lese gerade. Bartle the Beat? Bartläuse züchten? Du hast schon die erste Grundaussage verpasst. Mit dem Erscheinen dieser deutschen Ausgabe. Bartoschek? Mit dem Erscheinen dieser deutschen Ausgabe von Die Neuen Tore von Midgard ist der Geist des Buches und Bücher besitzen einen Geist. Bartiatus hieß doch nach Hause Lugus. Gekommen. Mann, kannst du mal bitte dich jetzt auf die Sache hier konzentrieren? Scheiße, ja, komm. Der Ursprung komm jetzt hier. Vieler. Du nervst mich. Ja, willkommen in meinem Leben. Der Ursprung vieler Techniken und Übungen und die ganze Struktur des Buches wurden beeinflusst von verschiedenen magischen Lehrplänen, die in Deutschland während des frühen 20. Jahrhunderts ausgearbeitet wurden. Achso, ich dachte, gefunden. Das wäre jetzt nicht so true. Ich erwarte eigentlich, dass die Thor höchstpersönlich diktiert hat. Und irgendwo in Bergen vergraben hat. Seinem alten Kumpel Loki. Wird der nicht auch Loge genannt? Oder Stephanie? Ha, ha, ha, ha. gepriesen. Hat deine Mutter dir eigentlich früher Koteletts am Jetzt Kopf gebrochen? Jetzt holt dein Bumm. Damit wenigstens die Hunde mit dir spielen? Hau ab! Mann! Die vielgepriesenen deutschen Neigungen zu Gründlichkeit und Disziplin, verbunden mit den nun meist vergessenen deutschen Drang zu Idealismus und heldenhafter Bemühung, liegen der ursprünglichen Vision des Buches zugrunde. Da ich übrigens fast immer bis auf manchmal recht habe, nur zu deiner Information, taucht die Figur des Loki als Loge auf. Bei Wagner, ja. Dem alten Nazi. Ja. Dass das Buch jetzt in der deutschen Sprache erscheint, schließt meiner Meinung nach einen bedeutungsvollen Kreis zu einem Ganzen zusammen. Die Neun Tore von Midgard war ursprünglich ein magischer Lehrplan der Runengilde. Dieses Vorwort ist zum Teil eine Einführung, die über die Natur und Ziele der Runengilde aufklärt, die sich im deutschsprachigen Teil von Mitteleuropa immer mehr ausweitet. Ist die Neun Tore von Midgard eigentlich sowas Ähnliches wie die Zwei Tore von Bern? Weiß nicht. Weil vielleicht hat ja in Midgard mal ein berühmtes Spiel stattgefunden. Asen gegen Titanen. Mhm. Und die haben 9-0 abgeräumt. Das wäre cool. Das Wissen der Runengilde basiert auf der Runenkunde und ist im Wesentlichen deren traditionellste Form. Das System, mit dem wir arbeiten, ist dasselbe, wie es in jedem Runenhandbuch für Einsteiger diskutiert wird, das von akademischen Experten geschrieben wurde. Ich glaube übrigens, dass Arbeiten so eine Art Euphemismus ist. Für Kacken? Nee. Ist dir das nicht aufgefallen, dass in diesen ganzen Esoterik-Scheißdingern immer von Arbeit, Energiearbeit, ja, klar. Und zwar warum? Weil die ganzen Harzer, die zu Hause sitzen und das machen, dann sagen, ja, ich arbeite ja. Ist ja auch so. Ja, ich meine, das ist ja Arbeit. Ja, ich meine, Entschuldigung, ja. Ein Stück weit mit, auch mit Energie, Arbeit. Energie ist ja, ich meine, Arbeit ist ja auch definiert als Kraft mal ein Weg. Das hatten wir das nicht. Denk mal drüber nach. Ja. Die Grundlage unserer Arbeit ist in kein Storweise abhängig von irgendwelchen Offenbarungen noch lebender Runenmeister. Was für unsere Arbeit wesentlich ist, lässt sich mit wenigen Worten und Symbolen beschreiben. Der Rest ist oder kann von jedem Einzelnen abhängig sein. Jedoch hat uns die Geschichte gelehrt, dass dies nicht so einfach ist, wie es zuerst scheint. Sehr viele Runen brauchen irgendwann im Laufe ihrer Runenkarriere Hilfe auf irgendeinem Gebiet. Meist passiert das gleich am Anfang, bei den ersten Kontakten mit den Mysterien. Es ist eine der Hauptaufgaben der Runengilde, ihren Schützlingen in dieser Phase mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Da fühlt man sich gleich so episch, wenn du das machst. Die Runengilde selbst ist eine vollkommen traditionelle Schule der Selbstentwicklung, die beinahe ausschließlich auf dem subtilen individuellen Informationsaustausch zwischen Lehrer und Schüler aufgebaut ist, vom Meister zum Lehrling oder zum Gesellen. Die Übungen und der Lehrplan auf den folgenden Seiten sind Grundvoraussetzung für das Vorwärtskommen in der traditionellen Schule. Informationen über die Gilde finden sich im Anhang C. Die Grundarbeit der Neun Tore besteht daraus, die Runen als Wirklichkeit zu verinnerlichen und geistig das neu entwickelte Symbolmuster mit Informationen aus der Mythologie zu bereichern, die man einem Leselehrplan von Primär- und Sekundärquellen entnehmen kann. Die grundlegenden Lehren der Gilde sind also traditionell. Wir meiden die falschen Runensysteme, die heutzutage von Autoren veröffentlicht werden, die völlig außerhalb des odinischen Bewusstseinsstroms stehen. Odinisch? Oh, hab noch nie ein Adjektiv mit Odin gehört. Tja, jetzt hast du eins. Da kannst du aber auch mal wieder sehen. Nachdem die grundlegende Tradition auf einem inneren Level erlernt worden ist, wird der Runer angelegt, den wahren Geist der Runen und ihres hohen Drigten. Der Runenkerl heißt Runer? Ja. Wodan zu erforschen und zu erneuern. Wie spricht man das wohl aus? Drigten. Und was soll das heißen? Das muss so ein Titel sein. Ich habe das in der Danksagung öfters gesehen. Ich guck mal nach, ob ich das finde. Das ist bestimmt so ein, irgend so ein, so wie so Runenfregel. Das ist so ein, ja, das ist so ein Anführer. Warum kann man da nicht einfach Anführer? Und das kommt nämlich aus dem Schottischen. Mhm. Kannst du nicht trinken, ohne an der verdammten Flasche zu saugen? Nein, kann ich nicht. Bist du zurückgeblieben? Ja. Ach, dein Gehirn war bei der Geburt mit Sauerstoff unterversorgt. Und deswegen habe ich dich geheiratet. Ja, ich bin ja auch... Man kann jedoch nicht oft genug betonen, dass der Lernende oder Fellow, der für sich einen radikalen neuen Zugang bevorzugt oder dieser Zugang nicht mehr mit der von der Gilde bekannten Tradition konform geht, sich unbedingt mit einem Runenmeister darüber unterhalten sollte. Dieser würde ihn dann sicherlich davor warnen, eine subjektive Erkenntnis als universelle Gültigkeit darzustellen, so wie das die Autoren von solchen Büchern übrigens die ganze fucking Zeit machen. Es ist viel wahrscheinlicher, dass diese Erkenntnis für die Person von persönlichem oder sogar temporärem Wert ist. Nach temporär steht übrigens Klammer auf zeitlich, Klammer zu, damit auch die Dovis das kapieren. Dabei ist das eine falsche Übersetzung. Ja, temporär heißt so. Nicht zeitlich. Das sondern von eingeschränkter Dauer. Richtig. Von endlicher Dauer. Vorübergehend. Nur allzu oft kommt ein Schüler zu dem Ergebnis, dass das, was für ihn wahr ist, auch für alle anderen zutreffen muss. Und so entstehen subjektive Systeme und Bücher, wie dieses hier, die von der Tradition völlig entwurzelt sind. Nur der Gildenmeister kann festlegen, subjektiv natürlich, was von universellem Wert für die Tradition ist. Aber solche Feststellungen entstehen nach reiflicher Überlegung und Prüfung auf verschiedenen Ebenen. So wie der Papst sich dann 2 Tage in sein Zimmer einschließt und dann beschließt, was der liebe Gott ihm zur Vorhölle gesagt hat. Ja. Ich würde das übrigens die ganze Zeit missbrauchen. Ich würde bei so einer Pizzeria im Vatikan anrufen und sagen, der liebe Gott hat gesagt, ich spreche jetzt unfehlbar, du musst mir eine Pizza umsonst bringen. Und so einen schwulen Boy-Toy. Wenn du der Papst wärst? Ja. Wer will mich verklagen? Wenn es der liebe Gott mir nun mal gesagt hat. Ja, das ist wahr. Die Struktur der Runengilde ist so gestaltet, dass sie die Grundlagen auf eine traditionelle Art und Weise zur Verfügung stellt und die Ausgestaltung der Details dem einzelnen Individuum überlässt. Die gesamte Strukturierung ihrer Arbeit kommt mehr und mehr unter die Kontrolle des Runers, sobald dieser in der Gilde aufsteigt. Jedoch wird ihm am Anfang nahegelegt, das Arbeitsprogramm genau zu befolgen. Dies trifft insbesondere auf diejenigen zu, die vorher kein regelmäßiges okkultes Trainingsprogramm absolviert haben. Ach so. Ja, das kann man für uns ja nicht mehr sagen, da wir ja bekanntlich schon ziemlich gut trainiert sind. Die haben die dunklen Künste nicht umsonst gelesen. Wir haben schon fast mehr, wir lesen gerade unser 20. Ja, Eselbuch. Aber das ist ja nur esoterisch, das ist kein Okkultismus. Ja. Trotz des eben Besagten möchte ich eiligst hinzufügen, dass bei geringen Belangen der täglichen Arbeit der Runer ganz und gar selbst entscheiden kann und soll, was er für bedeutend und angebracht hält. Zum Beispiel erhielt der Hochrede einen Brief von einem neuen Runer, der ängstlich fragte, welche Farbe soll der Griff meines Messers haben? Traditionell gibt es diesbezüglich keine Vorschriften. Der Runer ist frei. Er soll selbst die spirituelle Initiative... Das erinnert mich an diese ganzen Mädchen in der 5. Klasse, die gefragt haben, darf ich das in grün unterstreichen? Welche ganzen Mädchen? In meiner Klasse damals. In der Sonderschule? Ich hau dich kaputt. Was denn? Konnten die auch nicht trinken? Ich war Gymnasium. Okay. Hattest du eigentlich eine Hasenscharte? Es reicht. Ohne Scheiß, Dr. Kurz, es reicht. Was denn? Was willst du machen? Du bist ein Fiesling. Nein, ich muss mich nur irgendwie auch behaupten gegen dich. Du musst dich behaupten gegen mich. Ja. Ist klar. Diese Faktoren müssen ausgeglichen sein. Die Gilde will schließlich keine psychischen Sklaven züchten, denen man ständig sagen muss, was sie zu tun haben. Das wäre absolut anti-odianisch. Oh, das sollte ich in meinen aktiven Wortschatz einpflegen, dieses Wort. Ja. Übrigens hieß es eben odinisch, oder? Ja. Und hier ist odianisch auch groß geschrieben, obwohl das ein Adjektiv sein soll. Oh, ja gut. Groß Schmoß. In gewisser Weise ist die Gilde ein Netzwerk von Außenseitern. Einsame Wölfe, die ineinander das gleiche Wesen und, was noch wichtiger ist, das gleiche Erbe sehen. In Wirklichkeit sind das irgendwelche ganz, ganz, ganz arg pickeligen, dick Brillen tragenden, traurigen Three-Wolf-Moon-T-Shirt Spackos. Wieso genau disst du jetzt die Three-Wolf-Moon? Da ich das nicht mag. Achso. Hast du was gegen Wölfe und Mond? Nee. Aber gegen die Kombination. Ich hasse den. Du weißt ja nicht mal, wer das ist. Doch, natürlich weiß ich das. Ich flippe aus hier. Unsere Tradition basiert auf den 24 Runen des älteren Futhark, den Runennamen und der Runengedichte. Unsere Lehre verlangt nach höchstem intellektuellen und magischen Verständnis. Wir sind alle sehr klug. Der Odianer meidet weder den Intellekt noch die Intuition. Er strebt danach, diese beiden Komponenten innerhalb der Tradition miteinander zu verbinden. Das ist unser Geburtsrecht. Die Arbeit der Gilde besteht im Wesentlichen aus drei Kategorien. Erstens Arbeit am Selbst, zweitens Arbeit mit den Überlieferungen und drittens Gildenarbeit. Der erste ist der wichtigste Punkt der neun Tore von Midgard, die Arbeit an der Selbstverwandlung. Bla bla bla, das langweilt mich irgendwie. Das geht auch ewig lang. Ja. Also. Was? Der Odianer ist bipolar? Okay, schön. Was sind nun die wesentlichen Eigenschaften in Bezug auf die Arbeit der Odianer? Vier Adjektive können das beantworten. Der Odianer ist bipolar, egoistisch, verwandelbar und kooperativ. Jede dieser Eigenschaften bedarf genauerer Erläuterung. Die Bipolarität schließt mit ein, dass der Odianer inmitten zweier Extreme steht, zwischen Feuer und Eis, zwischen Asgard und Hel, und dass er diese niemals meidet, sondern um die Notwendigkeit beider weiß. Ba ba ba ba ba, Yin und Yang, ba ba ba ba ba ba ba ba ba, Ruden und Gilden, bla, kein Bock mehr. Wieso kommt noch eine Einleitung nach der Einleitung? War das nicht das Vorwort? Ja. Ach so. Ja, dann liest noch die Einleitung. Dieses Werk ist die erste seit vielen Jahrhunderten zugängige systematische Einführung in die Runenlehre. Seriously? Was denn? Das hat sowas Mitreißendes. Dieses Zeitalter fordert und bietet einige neue Annäherungen, während wir gleichzeitig so traditionell wie möglich bleiben. Die Gilde fürchtet sich nicht vor Innovationen. In Wahrheit heißen wir sie willkommen, aber erst nachdem die Tradition auf alles, was sie zu bieten hat, genau untersucht worden ist. Nur zu häufig in der runischen Wiederbelebung haben die unterschiedlichsten Menschen ihre Eingebungen genommen und sie runifiziert. Ah. Wir versuchen, diese Art der Pseudo-Erneuerung um jeden Preis zu vermeiden. Unsere magische Methode ist einfach. Die Tradition postuliert eine äußere Welt, objektive Realität, und eine innere Welt, subjektive Realität. Die Arbeit des Runers besteht darin, diese beiden Welten zu erforschen, um zu sehen, was sie bei der Suche nach Weisheit zu bieten haben. Wenn der Runer die Runen studiert, synthetisiert er die gesamte objektive Lehre und Tradition, die er über die Runen finden kann, mit seiner subjektiven Erfahrung. Auf diese Weise macht er sich die Runen zu eigen. Alle Runen und ihr Gesamtsystem werden dann eine Art Metasprache in sinnvoller Kommunikation zwischen diesen objektiven und subjektiven Realitäten. Der Runer wird in dieser Kommunikation vielleicht aktiv sein wollen, um Veränderungen in Übereinstimmung mit seinem Willen zu bewirken, oder er wird vielleicht von diesen Realitäten Informationen erhalten wollen, die ihm normalerweise verborgen bleiben würden. Das ist Magie bzw. Divination. Der Runer ist nie völlig passiv, denn trotz der Existenz dieser beiden Realitäten besteht die runische Tatsache, dass der Runer in einem dritten Zustand, zumindest wenn er völlig bewusst ist, im Selbst lebt, welches fähig ist, das zu beobachten, was im Allgemeinen von einem höheren Standpunkt aus gesehen die subjektiven und objektiven Universen genannt wird. Das ist auch wieder so ein Geschwafel. Und zwar jetzt schon, das macht mich jetzt schon mürbe. Ganz einfach gesagt besteht die Arbeit der neuen Tore im Erlernen der Runen und ihre Anwendung in selbstgelenkter und bewusster Arbeit innerhalb des traditionellen Rahmens, der von Gildenmeistern bewertet werden kann. Ich schlage ein Trinkspiel vor, jedes Mal, wenn das Wort Runen, Runer oder das Verb Runen vorkommt, muss man was trinken. Dann ist man übrigens schon nach dieser Einleitung völlig besoffen. Ja, oder tot. Ja. An dieser Stelle kann man auch das Manowar-Trinkspiel mal vorschlagen. Ja. Das geht vor, ist ein beliebtes Partyspiel, und je nach Stimmung, wie brutal man das haben möchte, kann man da einige Variablen machen. Und zwar nimmt man ein Beutelchen, in das man Zettelchen tut, auf die vorher Begriffe geschrieben worden sind. Zum Beispiel Hail, Kill, Sword, Glory, Enemy, Victory, Blood. Und dann Metal, True. Und dann hast du schon Brother? Dann zieht man je nach Schwierigkeitsstufe 1 bis 3 Begriffe und nimmt eine Manowar-CD und tut die auf Shuffle in den CD-Spieler. Und jedes Mal, wenn eins der Worte, das man auf dem Zettel hat, kommt, muss man entweder einen Schluck Bier trinken oder einen kurzen killen. Es gibt Kombinationen, wo man nach einem halben Lied bereits tot ist. Zum Beispiel, wenn man Hail und Kill zieht und das Lied Hail and Kill kommt. Ja, das würde eine mögliche Kombination sein. So. Also ich finde, eingeleitet haben wir genug, oder? Oder du könntest natürlich noch hier mit die Struktur der Tore und so. Das ist bestimmt elend langweilig. Ich gucke jetzt mal, ich blätter jetzt mal durch. Hier sind auch so ein paar Ja, wir brauchen doch schon so ein bisschen Struktur auch da drin. Ja. Was? Wieso? Ja, hast du mich letztes Mal auch dazu gezwungen? Nee, ich habe das nur der Reihenfolge nach gemacht. Ja, genau. Ja. Solltest du jetzt auch. Aha, also, ich fange mal mit was Praktischem an. Runendenken. Wir befinden uns im ersten Tor von Midgard. Das ist eine Runenmeditation. Also mir soll ja auch einen Mehrwert haben, das Ganze. Diese hier. Bilder, die da drin sind, muten für mich irgendwie so an, wie das, was der Human Centipede-Typ da gezeichnet hat. So, der Stil ist der gleiche. Falls jemand den Film gesehen hat, großartiges Machwerk natürlich. Auch ein bisschen verstörend. So, also wir lesen, ich komme zum Kapitel Das erste Tor von Midgard und fange mit Runendenken an. Runendenken, Runenmeditation. Das Runendenken gibt uns die Gezeitenuhr für das erste Tor von Midgard. Sitzend oder stehend denkst du über die Runen nach. Okay, macht mal alle mit. Komm jetzt alle. Sinne tief über sie nach. In diesem Stadium kannst du das Wesen deiner Meditation frei wählen. Du kannst dich auf den Namen, den Hase. Klang, die Form, die Konzepte, den Hund, die Katze oder den Maus oder die poetischen Strophen konzentrieren oder auf eine beliebige Kombination dieser Aspekte oder auch gar nichts. Wesentlich ist, dass du dich auf der inneren Ebene mit den Runen, in Klammern Mysterien, vertraut zu machen beginnst. Du kannst dich innerhalb der weiten Grenzen des Runenkonzepts frei bewegen und auf die direkte Weise lernen. Was sind weite Grenzen? Ja, zum Beispiel 1000 Kilometer. Ist die Grenze dann so dick oder was? Nein, das ist weit. Ja, aber was sollen weite Grenzen sein? Also, weite, auseinandere Grenzen. Er muss ja das aber so schreiben. Das ist schlechtes Deutsch. Sicher. Du brauchst dich nur intensiv auf das breite Spektrum der Runen zu konzentrieren und hart daran arbeiten. Okay, ich bin dabei. Übrigens, wir brauchen ohne Zugebraucht, wir brauchen gar nicht zu gebrauchen. Innerhalb der Runenparameter. Wieso haben die dich eigentlich auf der Sonderschule überhaupt angenommen? Hast du nicht die anderen Kinder vom Lernen abgehalten? Die in Ruhe ihren einen Buchstaben lernen wollten? Hast du da in so einer Plastikkiste gesessen, damit du nicht irgendwo runterfällst oder so? Deine arme Mutter. Inakzeptabel. Innerhalb der Runenparameter ihre Bedeutung und Aspekte herauszufinden und dabei alle ablenkenden, störenden Gedanken und dampfenden, stöhnenden, wackelnden, clownartigen Existenzformen, die leider die Sonderschule nicht geschafft haben, fernzuhalten. Das hast du heute nur mit der fucking Sonderschule. Mir ist einfach so eine wilde Vermutung. Ja, ja, ja. Da wir uns ständig durch die neuen Tore, da haben wir sie ja, hindurch auf die Runenstäbe und andere grundlegende Aspekte der Runenlehre beziehen, wurde Anhang A als regelmäßiges Nachschlagewerk für Wissen in Bezug auf die einzelnen Runenstäbe hinzugefügt. Wo ist denn das erste Tor eigentlich? Hinter Wanne Eickel, A57 durchgefahren. Meine Güte, du redest in der Lesestunde immer nur von der A57. Ich kenne keine anderen Autobahnen. Ich glaube, das kann kein Zufall sein. Ich kenne keine anderen Autobahnen. Ich bin immer nur auf der A57 gefahren. Genauso wie Bielefeld es nicht gibt. Da war ich auch noch nie. Was? Muss ja kein Sinn geben. Wissen. Das soll jedoch kein Ersatz sein für das breitere Wissen, das in Runenkunde oder Handbuch der Runenmagie zu finden ist. Ja. Ach so. Da kann man dann auch seinen Zauberergesellenprüfung machen. Mhm. Ich bin übrigens Philosophin und Zauberin. Ja. Ich bin Dozent für Kompetenz und Inhaber von Kompetenz. Im Runendenken wirst du in den 108 Tagen, die du brauchen wirst, nicht mehr und nicht weniger, nicht 107 und auch nicht 110, um dich durch die Runen, die sieht aus wie so ein F, durch 1 minus halbes Hakenkreuz durch 12 zu arbeiten. Bestimmten Runen und Zeitplänen folgen. Die Arbeit an jeder Rune wird 9 Tage dauern. Das heißt, du wirst 9 Tage mit Fehu verbringen, 9 Tage mit Uruz und so weiter. Die Übungen werden einem bestimmten Zeitplan von 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10 Minuten folgen. Der Plan für jede Rune sieht folgendermaßen aus. Tag 1, 5 Minuten, Tag 2, 6 Minuten, Tag 3, 6 Minuten, Tag 7, 4, 7 Minuten, Tag 5, 8 Minuten, Tag 6, 8 Minuten, Tag 7, 9 Minuten, Tag 8, 10 Minuten, Tag 9, 10 Minuten. Okay, irgendwo stehen bestimmt auch die Namen von diesen bekloppten Runen, weil die ja einfach da reinschauen, das können die ja nicht voraussetzen. Nein, tun sie nicht. Okay, dann. Du musst den Anhang A gucken. Ich muss gar nichts. Dieser Plan wird für jede Rune wiederholt. Für verschiedene Aspekte deines Trainings ist es gut, dich an die Aufstellung eines solchen Plans zu gewöhnen. Eine Art Zeituhr, eine Klöten-Eieruhr zum Beispiel, ist nützlich, um die Länge der Übungen zu messen, während eine Perlenkette, siehe weiter unten, ebenfalls hilfreich ist, wenn du Unterbrechungen in deiner Konzentration, wenn der Geist von seinem bestimmten Pfad auf Pornoseite abwandert, unauffällig aufzeichnen möchtest. Du kannst damit dem Geist auf sanfte, jedoch feste Weise helfen, wieder zurück auf den rechten Weg zu gelangen. Bei jeder Unterbrechung schiebe eine Perle auf der Kette weiter und am Ende der Übung, wenn du die tägliche Arbeit aufzeichnest, rufst du noch beim Arbeitsamt an und sagst, dass du wieder nichts gefunden hast. Außerdem hast du dann eine objektive Bewertung. Es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die relevantesten Strophen der einzelnen Runengedichte zu lernen. Altenglisch, Altnordisch, Altisländisch. Nordisch ist auch bestimmt eine Sprache. Wenn du an F durch 1 arbeitest, lerne die entsprechende Strophe jedes Runengedichtes. Das kann sogar Teil deiner meditativen Arbeit werden. Die Texte dieser Gedichte finden sich im dritten Tor. Sie sind in der Originalsprache auf der Rune-Song-Kassette zu finden. Warum haben wir die nicht? Was ist das denn? Wo ist unsere Kassette? Hier sind auch die Runen. Also diese Rune, die aussieht wie ein F, klingt auch wie F und heißt Fehu. Bedeutung Vieh, Reichtum, dynamische Kraft. Aha, weiter. Runer, die durch vorhergehende Arbeit bereits eine hohe Ebene an Konzentrations- und Visualisationsfähigkeit erlangt haben, können den Zeitplan des Runendenkens beschleunigen. Fortgeschrittene Studenten brauchen vielleicht nur 3 Tage mit jeder Rune zu verbringen, 10 Minuten für jede. Das bedeutet, dass die Arbeit dieses Tores auf 36 Tage reduziert werden kann. Fortgeschrittenere Anfänger können die Anzahl von Tagen, die sie auf jede Rune verschwenden, auf 6 reduzieren, mit dem Zeitplan von 6, 7, 8, 9, 10, 10 Minuten für jede. Das würde die Gesamtzahl der Tage für dieses Tor auf 72 reduzieren. Solche Modifikationen sind im gesamten Programm der neuen Tore möglich. Aber die Grundlage für Änderungen im Zeitplan ist äußerste Ehrlichkeit. Ja, der Mr. Rune, also die Odinisten und die Urologen, die merken das, wenn man die beschreibt. Ja, natürlich. Dann kannst du nämlich nicht. Die Arbeit besteht nämlich natürlich aus mehr als dem beschriebenen Rundenken. Vergiss nicht, dass ein Teil der Arbeit darin besteht, das Arbeitsamt zu bescheißen, nicht nur die magischen Inhalte der Runen aufzunehmen und zu verinnerlichen, sondern auch die grundlegenden und wesentlichen Hintergrundlehren. Ja. Ja. Willst du nicht das Stadar? Ich will das Runengedicht vorlesen. In der Originalsprache, wenn ich denn nur wüsste, wo es. Ach, im dritten Tor hieß es, sei das zu finden. Ich gucke mal da. Ah ja, da sind sie ja. Runendenken. Da war doch das Gedicht. Da sind ganz viele Gedichte. Ja, ich will nur gucken, ob es das auch ist. Leider sind die hier nicht in Nordisch. Was könnte man denn mal? Also. Kennst du, ne? Also ich lese jetzt mal den altnorwegischen Runenreim. Damit man mal weiß, was hier so lyrisch gebacken ist. Gold, also da steht dann immer so eine Rune, und dann das Wort in Klammern, also die Rune, weiß ich jetzt nicht, nennen die mal... Die hast du doch gerade gesagt. Ich nenne jetzt alle Runen mal Ömse. Mhm. Ömse schafft Zwietracht unter Verwandten, der Wolf... wächst auf in den Wäldern. Ömse, Schlacke, kommt von schlechtem Eisen. Oft läuft das Rentier auf den Reisen, auf dem harten Schnee. Ömse, Turse, bringt Frauen Krankheit. Wenige sind fröhlich im Unglück. Oh Mann, das ist ja höchste Poesie. Ömse, Zuflucht, ist der Weg der meisten Reisen. aber die Scheide kann man nicht bescheißen. Ach, dieser Weg für Schwerter meine ich natürlich. Ämse reiten, sagt man, ist am schlimmsten für die Pferde, doch auf ihrem Rücken liegt alles Glück der Erde. Ich kenne das Wort nicht. Regin schmiedete das beste Schwert. Ämse, Wunde ist der Fluch der Kinder, Schmerz macht einen Mann erblassen. Ämse, Hagel ist der kälteste der Körner. Christus formte die Welt in alten Zeiten. Wohl kaum. Wie? Vor allen Dingen, das ist immer so ein Satz. Der eine Satz hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ämse, Not schafft eine schwierige Situation. Pasta ist sehr lecker. Frag den Thor, der macht das schon. ich meine natürlich, der Nackte friert im Frost. Ja, und der zweite Satz ist auch immer so, thanks, Captain Obvious. Ja, auch sowas wie St. Martin. Der gibt ja auch dem einen diesen Mantel. Ja, ja. Ämse, Eis. Ah, das ist eigentlich, glaube ich, Isa. Nennen wir die breite Brücke. Man kann ja mal zeigen, dass man mal einen Slave gehört hat. Mhm. Als sie noch gut waren und nicht Sätze verbreitet waren wie nee, also in Slave können wir auf unserem Kinderkarussell eigentlich nicht spielen, weil das ist für die Kinder zu langweilig und zu sanft. Da muss ja so ein bisschen mehr Action abgehen. Ja. Tut uns leid, Herr Grutle von Enslaved. Aber also, sie sind scheiße geworden. Das ist hier eine Pop-Disco und nicht eine Disco für Rentner, die knapp einen Aufregungsherzinfarkt überlebt haben und jetzt nur noch in Ruhe sich wund liegen wollen. Dafür ist ihre Musik gut geeignet. Ja, ja, ja. Ämse Ernte ist der Ertrag der Menschen. Ich sage, Frodi war großzügig. Ämse Sonne ist das Licht der Länder. Ich verneige mich vor dem Verhängnis der Heiligkeit. Oh Gott, ist das scheiße. Und so weiter. Achso, das ist noch lustig. Ämse Tür ist der Einarmige unter dem Äsir. Der Schmied muss aufblasen. Das sag ich dir. Ämse Birkenzweig ist das Glied. Am grünsten mit Blättern. Loki brachte das Glück der Täuschung. Ämse Mensch ist die Zunahme von Staub. Mächtig ist die Krallenspanne des Habichts. Ämse ist das, was vom Berg fällt. So ein bisschen. Man könnte ja jetzt einen zynischen Witz machen mit Erdbeben, Himalaya. Nein, den machen wir nicht. Bergsteigern. Hör auf. Das würde man dann als... Du bist kein Zyniker. Ämse bezeichnen. Aber in Wirklichkeit steht hier natürlich als eine Kraft, aber Goldobjekte sind teure Dinge. Thanks, Captain Obvious. Eibe ist das grünste Holz im Winter. Wenn es brennt, wärmt es den Hinter. Gibt es normalerweise Versengen. Da gibt es doch diese, ich weiß nicht, ob das echt ist oder nicht, aber aus diesen Bundeswehrhandtüchern. Bei Dämmerung ist mit Einbruch der Dunkelheit zu rechnen oder sowas. Bei Erreichen der Baumspitze hat der Soldat selbstständig mit Klettern aufzuhören. genau sowas ist das. Ja. Also Ämse Sushi ist ein nicht schmackhaftes Lebensmittel. Blätter sind grün, weil da Chlorophyll drin ist. So, das war jetzt Runendenken und das Gedicht. Dann übergebe ich mich. Und bin jetzt schon gewillt, diesem Buch Höchstnoten in Langweiligkeit und ja. Geblase zu erteilen. Eibenarbeit. Natürlich Eibenarbeit. Wahrscheinlich haben die auch so einen Buzzword-Generator, wo die irgendwas mit Arbeit einsetzen. Segen der Reinigung, meinen die damit so ein Peeling oder Scheiß ausputzen? Oder was meinen die damit? Nein, wenn die Rune irgendwie dreckig geworden ist vom ganzen Runenarbeiten und Runendenken und Runen, was gibt's noch? Nasebohren. Das germanische System der Elemente, das interessiert mich natürlich, weil ich ja mich von Berufswegen auch mit Elementen beschäftige. Du hast einen Beruf? Ja, ich bin Studentin. Also Nassauer. So richtig. Ja, man sieht da an der ersten Grafik, die da gleich drin ist, dass die Germanen nicht sehr bedarft waren in Chemie. das germanische System der Elemente sind also drei konzentrische Kreise. In der Mitte steht nichts. Im zweiten Kreis stehen vier Elemente namens Hefe, Salz, Eisen und Gift. Aber das ist mal was Neues. Also ich meine, wir haben ja jetzt diese ganze Scheiße von den TCM-Lern schon gehört. Da ist ja Metall, Holz und sowas sind Elemente. Aber Hefe als Element, finde ich, das ist was Neues. Ja, vor allen Dingen Hefe, Salz, Eisen und Gift. Eisen ja. Kann ja nicht in Salzform vorkommen und das kann auch nicht giftig sein. Richtig. Ja, und da außenrum sind dann noch die klassischen Eis-, Luft-, Feuer- und Wasserelemente und darüber angeordnet, also über Eis-Norden, über Wasser-Westen, über Feuer-Süden und über Osten. Die sind übrigens, Luft, über, umgekehrt, die sind übrigens grenzüberschneidend verdreht, diese Kreissektoren, sodass also Hefe beispielsweise die Elemente Wasser und Eis verbindet, Gift hingegen Wasser und Feuer, Eisen hingegen Feuer und Luft, Salz hingegen Eis und Luft. Wie gesagt, es muss keinen Sinn ergeben. Ja, ja, ich sag nur. Aber ich fange jetzt mal an. Das germanische System der Elemente. Das System... Das Verstörende daran ist diese schlechte 3D-Animation von so einem Manga-Wikinger-Mädchen. Das ist unter anderem auch verstörend. Na, na, na, na, na, na. Zur fucking Hölle. Man weiß es. Das System der Elemente, wie es innerhalb des traditionellen germanischen Systems gelehrt wird, unterscheidet sich deutlich von dem in der platonisch-hermetischen Tradition. Obwohl die dahinterliegenden Prinzipien die gleichen sind und die Methoden, mit ihnen zu arbeiten, ähnlich, repräsentieren sie zwei von mehreren verschiedenen Systemen, die letztlich vom indoeuropäischen System der Analyse der subtilen Unterscheidungen in den Substanzen abstammen. Im teutonischen System gibt es zwei Hauptelemente. Feuer, das ist expansive Hitze und dynamische Expansion. Und Eis, das ist kontraktive Kälte und das absolute Fehlen von Vibration. In diesen zwei Urelementen sind alle absoluten oder extremen Gegensätze verkörpert. Licht und Dunkelheit, Energie und Materie und so weiter. Zusätzlich gibt es zwei Sekundärelemente, die von den primären abstammen. Luft von Feuer, ein allumfassender formloser Raum und Wasser aus Eis, die stille und tiefe Matrix für die Form. Zusätzlich gibt es vier mindere Elemente. Eisen, Klammer auf, innewohnende Härte, Klammer zu, Hefe, Klammer auf, Organizismus, Klammer zu. Organizismus? Mhm. Was soll das sein? Da, die Organizität. Salz, Substanz des organischen Lebens, was Salz übrigens nicht ist, denn da ist kein Kohlenstoff drin. Und Gift, Klammer auf, Auflösung, Klammer zu. Ach so. Das letzte Element, Erde, ist die Synthese der anderen acht und repräsentiert den höchsten Zustand der Potentialitäten. Aber hier ist gar keine Erde drin. Ah, das ist ja auch alles zusammen. Wenn du Wasser, Eis, Luft, Feuer, Gift, Hefe, Salz, Eisen zusammenschmeißt, kriegst du Erde immer. Richtig. Elementares Atmen. Ach, oh ja. Und du machst mich fertig. Du machst mich echt fertig. Wieso tust du mir das an? Das hat doch ein Schmiss. Natürlich kennst du das auch noch. In einer Stada, die für dich bequem ist, ich schätze mal, da geht es um die... oh, Gandalf, nee, Galdor. Firma, sitzend oder stehend, visualisiere dich von einer Kugel umgeben. Was ist das Lustige? Nichts. Kannst du mal bitte die Augen zumachen und dich in der Kugel visualisieren? Nein, ich kann nur hier aus der Praxis für runisches Atmen sagen, dass das funktioniert. Das Singen jeder Kombination sollte ein Ausatmen lang dauern. Bei Konsonanten, die nicht fortgesetzt ausgesprochen werden können, wie der K-Klang, sollten kurze einsilbige Folgen wiederholt werden, bis der Atem erschöpft ist. K-K! K-K! Nein, da steht K-K, K-K, K-K, K-K, K-K! Die Vokale können kombiniert werden. Aua! Steht hier. Na, nur so nebenbei. Ja. Einfach, weil es lustig ist. Um ansonsten nicht zu lachen. Kaka, Kaka, natürlich bildet der da K aus. Visualisiere dich von einer Kugel umgeben. Diese Kugel ist mit der Essenz eines Elements deiner Wahl erfüllt. Verwende jeden Satz von Assoziationen, den du brauchst. Farbe, Geruch, Stofflichkeit und sogar Klang und Geschmack, um die Essenz eines Elementes zu evozieren. Oh, evozieren. Fülle den Raum deiner Sphäre, fülle den Raum deiner Sphäre intensiv damit. Also ich fülle meine Sphäre jetzt mit Gift. Es schmeckt giftig, es riecht giftig. Wie schmeckt Gift denn so? Giftig. Also, das ist ja... Der Raum, den dein Körper in dieser Sphäre ausfüllt, wird in Bezug auf dieses Element ein Vakuum sein. Die Essenz ist intensiv innerhalb der Sphäre, aber fehlt völlig in deinem physischen Körper. Beginne jetzt einen regelmäßigen Atemrhythmus. Visualisiere, wie die Essenz des Elementes in das Vakuum eintritt, das von deinem Körper geschaffen wurde. Gift. Mit jedem Atemzug ziehst du mehr von der elementaren Essenz in deinen persönlichen Raum und die Intensität wird entsprechend weniger in der Sphäre des umgebenden Raumes. Fahre fort, bis du die Polarität völlig umgedreht hast. Das Element ist jetzt intensiv in deinem Körper vorhanden, aber es wurde völlig aus der umgebenden Sphäre herausgezogen. Mach das ein paar Mal mit jedem Element. Das war elementares Atmen, jetzt machen wir runisches Atmen. Für das Runenatmen gibt es eine Vielfalt von Techniken. Du solltest mit jeder dieser Methoden experimentieren. Wie oben kannst du eine Sphäre, die deine Person umgibt, in Abstand von etwa 1,5 Metern in alle Richtungen um deinen Körper, nicht mehr und nicht weniger, mit einer bestimmten Runenkraft füllen. Vergiss nicht, deinen Körper völlig von dieser Präsenz zu entleeren. Das ist der Abgrund in einem magischen Raum. Verwende wieder regelmäßigen Atemrhythmus, um die gesamte Runenkraft der Sphäre in deinen persönlichen Raum zu ziehen. Jetzt ist er vollständig unter deiner Kontrolle. Spürst du es schon? Spürst du es schon? Ja, ich muss mal hier gleich Rune entleeren. In den Abgrund, bitte. In den Abgrund. Technik 1 wurde zur Verwendung mit einzelnen Runen entworfen. Dennoch kannst du lernen, das Fu-Park zu atmen. Wenn der Abgrund, wenn du zu sehr in den Abgrund guckst, guckt der Abgrund irgendwann in dich. Bist du Philosoph geworden? Ja, indem du Fehu vor dir visualisierst und einatmest, nimm es in deine Lungen auf und verteile es über dein ganzes System. Da müsste man natürlich wissen, ob das perfusions- oder diffusionslimitiert funktioniert. Oder Konvektion. Meinst du echt, Fehu kommt über Konvektion in deinen Blutkreislauf? Davon gehe ich aus. Ach, Dr. Kurz. Ja, können wir dieses Getöse bitte ausmachen dann? Ein kleines pinkes Mädchen mit Puffeln im Gesicht. Ja, so war Musik im Mittelalter. Ich weiß, dass ich war nämlich da. Sie haben, im Mittelalter haben die Leute auch so gesprochen wie zu Bachs Zeit. Oh, was hat er denn da? Will er mir nicht einen Obolus aus seiner Geldkatze anreichen, guter edler Recke? Ja. Oh, und Holde Maid, mag sie vielleicht ein Becherlein vom feinen Mete mit mir trinken? Mhm. So genau haben die gesprochen im Mittelalter. Exakt, so. Okay, können wir das bitte ausmachen? Das macht mich so unfassbar aggressiv. Unfassbar. Unfassbar. Unfassbar. Dicke Mädchen. Haben schönen Namen. Ja, okay. Heißen. Piep, ja. Heißt du nicht auch Carmen? Ich hau dich kaputt! Dann mach das gleiche mit Uruz und so weiter, bis du den ganzen Fuhrpark durch bist. Uruz. Besonders bei dieser Übung, aber wirklich mit allen ähnlichen Arbeiten, ist es gut, sich darauf zu konzentrieren, die Kraft beim... Ich lese hier gerade was vor und du hast währenddessen nicht in dem Buch zu lesen. Also du kannst tatsächlich nur mit dem Finger lesen? Nee. Bildest du mit den Lippen auch die Worte, wenn du die liest? Hast du das so auf der Sonderschule gelernt? Das ist nicht. Hast du auch so einen Namen für die Buchstaben? So Dachziegelbuchstabe oder... Ja, ich will das doch nur vorlesen. Wieso liest du mit deinem Finger? Ich lese nicht mit meinem Finger. Ich halte mit meinem Finger die Seite runter. So. Jetzt. Es ist nur die Kraft beim Einatmen hereinzuziehen, beim Anhalten zu assimilieren und zu verteilen, beim Ausatmen den Weg für die nächste Phase vorzubereiten. Visualisiere die nächste Rune während der Ausanhaltephase des Rhythmus. Ein anderer Weg, die Runen einzuatmen, ist, das ganze Fu-Park in einem Atemzug einzuatmen. Das geschieht am besten in einem langsamen Rhythmus. Visualisiere und vokalisiere, wie die Runen von F bis O beim Einatmen anhalten, eingezogen und zirkuliert werden. Dann kehre den Vorgang beim Ausatmen von O bis F um. Wiederhole den Vorgang so oft wie notwendig. Also das heißt, du musst aufpassen, dass du das nicht verwechselst. Nicht, also du darfst jetzt nicht alle Runen auf einmal einatmen. Ja, das würde ich auch nicht machen. Ja. Da ist ja hier Dingens. So, und dann hast du Galdor, das ist also die magische Dingsi von Inkantation und Klang. Nicht zu verwechseln mit Gwildor, das war so ein Typ bei Masters of the Universe, der aber erst später aufgenommen wurde. Mhm. Der war klein und hatte rote Haare. Gut, Zeichnen und Senden 1. Im Handbuch der Runenmagie wurde die Technik des Zeichen-Galdors kurz erwähnt. An diesem Punkt der Runenarbeit wird diese Praxis am wertvollsten sein. Die betreffenden Seiten im Handbuch der Runenmagie sollten an dieser Stelle neu studiert werden. Einige der dort erwähnten Dinge werden jetzt mehr Bedeutung haben als beim ersten Durchlesen. Diese Art von Galdor wird sich im Runa nahezu endlos weiterentwickeln. Da ist auch so ein super schlechtes Dingsi. Ah ja. Ich habe dir auf Facebook übrigens schon das Fundstück geschickt. Mhm. Die Theorie, wie man Galdor-Arbeiten signiert, ist äußerst faszinierend. Die äußere Technik des Signierens ist einfach. Du ziehst einfach die Form des Runenstabes mit dem Finger oder Gant oder einem anderen passenden Werkzeug in die Luft. Du hörst mir gar nicht zu. Doch, doch. Natürlich werden auch andere Zeichen und komplexere Galdrastafir auf diese Weise gemacht, aber für den Augenblick konzentrieren wir uns auf 24 Runenstäbe. Die innere Arbeit, die die äußere ergänzt, ist ebenfalls ziemlich einfach. Durch das bereits Gelernte und über das Energiesystem, das bei der Eibenarbeit in deinem Körper visualisiert wird, wirst du die zentrale Kraftsäule und ihr vertikales Epizentrum im Bereich des Solarplexus gefunden haben. Ist Yggdrasil nicht eine Esche? Ja, ich glaube schon. In dieser Region mittels des projizierenden Instruments wird das Runenzeichen nach vorne geworfen, um deinen Willen zu wirken. Das heißt, ich zeichne jetzt in die Luft die Penisrune. Und der wird jetzt auf meinen Solarplexus gespiegelt und dann nach vorne geworfen, um meinen Willen zu wirken. Auf dem Bild wirft er ja eine Hagal-Rune. Oh, wir kennen uns aus. Oh. auch hier solltest du wieder mit jedem der 24 Runenstäbe der Reihe nach 10 Tage lang üben. Visualisiere den Stab flammend rot in deinem Herzen. Das ist dein geistiges Herz oder zentrales Rad. Wenn er stark fixiert ist, berühre entweder dein Zentrum oder dich selbst. Mit einer ausschweifenden Geste strecke deinen Arm vor dir aus als Vorbereitung zum Ziehen des Stabes oder visualisiere einfach einen roten oder weißen Lichtstrahl. Warum nicht lila? Der von deinem Zentrum aus zu einer bereits ausgestreckten Hand geht, wie in Abbildung 3.3. Ah, guck mal, der macht den Hitlergruß mit seiner Hand. Ja, das ist ja auch so. Das Licht wird durch deine Hand zu einem Punkt deiner Wahl vor dir geleitet. Eine natürliche Grenze, zum Beispiel eine Wand oder ein Baum, kann verwendet werden. Oder du wählst einen imaginierten Punkt im Raum vor dir für die Manifestation des signierten Stabes. Ich hoffe, dass es gibt Idioten, die das jeden Tag in ihrem Zimmer bei Mutti zu Hause machen. Ja, wahrscheinlich. Es gibt ja auch Leute, die sich den Atlantis Matrix Quantenheilungsdelfin bestellen und mit dem kuscheln. Und wenn der leer ist, bei dieser dicken Frau anrufen und sagen, mein Delfin ist leer, lad den mal auf. An dieser Stelle ziehe die Form des Runenstabs. Gleichzeitig wirst du vielleicht auch den Runennamen intonieren wollen, obwohl du auch stumm experimentieren solltest. Gibt's nicht Haglats Runedance? Ja. Was ist das denn? Das würde mir super gut gefallen, wenn da jetzt der 17-jährige Gavin... Haglatz, ist das eine Rune? Nee, Hagal. Seines Zeichens Runenmagier in der Ausbildung, dann bei Mutti zu Hause im Wohnzimmer steht und so macht... Hagal! Hagal! Und dann kommt die Mutter rein und sagt, Dennis, was machst du da schon wieder? Kevin, was machst du da schon wieder? Ich beschwöre nur die Runen. Ach so, ja, wenn du fertig bist, gibt's Mittagessen. Ich beschwöre unten gerade die Mittagessen-Rune, mein Freund. Aber zackig. Das fand ich schon immer doof übrigens. Was? Die Band. Ach so. Das ist auch falsch, das heißt Hagalatz. Also das ist tatsächlich diese Rune. Ja. In dieser Phase wiederhole den Vorgang mit voller Aufmerksamkeit 10 bis 20 Mal oder öfter, wenn du willst. Ja, ein kurzes Wort zum Symbolismus dieser Technik. Tief im Herzen tragen alle Runer die volle Matrix der Runenstäbe in Samenform. Allein das ist ein guter Satz. Ich wiederhole den nochmal. Tief im Herzen tragen alle Runer die volle Matrix der Runenstäbe in Samenform. Diese Matrix kann vielleicht am besten als Fupak in Samenform visualisiert werden, wie er in Abbildung 3.4 gezeigt wird. Jeder oder eine Kombination dieser Stäbe kann von dieser Samenform im Herzen aufgerufen und im subjektiven Reich manifestiert werden. Wer denkt sich sowas aus? Das denkt sich Edred Thorson aus. Ob das wohl in der Edda steht? Ja, vermutlich. Ihr werdet feststellen, dass diese Samenform oder Matrix gleich Mutterrune die Formen aller Runen, sowohl des älteren als auch des jüngeren Fu-Park, enthält und dass die Form nicht auf ein zweidimensionales Modell beschränkt ist. Ja, ich lese da immer Fu-Park und denke dann an so 20 Drachenbüsche. Ja, ich habe das in meinem Herzen festgestellt, dass dieser Samen, ja, also dass der nicht nur zweidimensional ist. Ich habe da viel, viel mehr Dimensionen drin gespürt. Von dem Runenstab in mir. Super, Mann. Mit etwas Imagination kann sie sowohl als drei- wie auch als zweidimensionale Form gesehen werden. Meditationen auf diesen Runen, auf dieser Runenmatrix werden von Vorteil sein. Im runologischen Armanensystem, das Anfang des 20. Jahrhunderts von den Runenmagiern angewendet wurde, wird die Hagal-Rune oft als Mutterrune bezeichnet. Und unter diesem Einfluss wurde der Text des Buches Handbuch der Runenmagie, der sich hiermit befasst, geschrieben. Es sollte weiter beachtet werden, dass die auf Hagal basierende Mutterrune zu einem kristallinen Würfel und zu einem auf Mineralien basierende Realität gehört. Deutsch. Wohingegen die Figur oben eine Art von Spirale ist, die mehr eine organische Realität reflektiert. Auch hier möchte ich diesen Satz nochmal vorlesen. Es sollte weiter beachtet werden, dass die auf Hagal basierende Mutterrune zu einem kristallinen Würfel oder zu einem auf Mineralien basierende Realität gehört, wohingegen die Figur oben eine Art Spirale ist, die mehr eine organische Realität reflektiert. Letzten Endes, was wichtig ist zu realisieren, ist, dass es eine ursprüngliche Rune ist, von der alle anderen Runen etwas haben. Im Herzen wird die Rune durch den Willen des Runers geformt und ihr wird inneres, subjektives Leben gegeben. Dann wird sie nach vorne zur Hand oder den Gant geworfen, das ist das aktive Werkzeug des Willens des Runers, um in der objektiven Welt Veränderungen zu bewirken. Durch das Werkzeug des Willens wird ein Bild in der objektiven Welt geformt, in Übereinstimmung mit dem in der subjektiven Welt geformten. Der Ring ist geschmiedet. Die Tatsache, dass das auf die objektive Welt geworfene Bild in Wirklichkeit eine Formung der subjektiven Welt ist, sollte nicht verloren gehen. Unerträglich. Bitte. Also, ich lese noch eins, dann reicht es. Nee, tut's nicht. Doch. Wir bieten unseren Hörix aber meist mehr als eine Stunde Lesespaß. Dann kommt ja immer noch diese Fundnummer. Aber dieser Müll hier, unerträglich. Ja, dann liest doch mal was vom Schluss. Wurfmethoden. Du solltest Ladrune anmachen, das ist viel cooler. Walknutter. Eine neunfältige Methode. Ja, ja, ja. Fünfte Tor. Du hattest doch noch eins. Mühlenarbeit, Eibenarbeit, Stava-Arbeit. Penisarbeit. Muspelheimer, Niefelheimer, Wannerheimer, Jötunheimer. Oh, was ist das denn? Das ist Stavar-Arbeit. Gibt's auch Novartis-Arbeit? Das weiß ich nicht. Wenn, dann würde es Novartis-Arbeit heißen. Die T-Rune. Ja, aber da war gerade so eine Art Meridian-Sache. Ja, ja. Oh, geil. Das sind, man kann die Runen auch mit den Fingern machen. Gebärdensprache. Ja, falls du einem tauben, gehörlosen Organismus Runen werfen. Taufer. Runengedichte. Sechstes Tor. Lektüre. Bla, bla. Das ist so schlimm. Oh, was haben wir denn hier? Ein Flowchart. Der verborgene Prozess beim Segnen. Kraft des gesprochenen Wortes wird auf Met übertragen. Das gefällt mir sehr gut. So, das hier ist doch gut. Ein Segen kommt immer gut. Ich lese aus dem sechsten Tor von Midgard den Segen an Alvis. Vardruna musst du machen, Mann. Das ist gar nichts. Das ist viel mystischer. Pass auf hier. Ein Segen an Alvis. Heiligen. Führe eine Hammer-, Hagel- oder Elhatz-Arbeit durch. Dann sage, ich weihe diesen Altar der Weisheit von Alvis. Durch die Macht von Grayskull und Kraft der tiefen Hallen der Erde wird diese Stätte bewacht. Zweitens, lesen. Lies die Alvis mal aus der poetischen Edda, siehst du? Danach versenke ich dich im Bagger in stille Meditation über die Bedeutung des Gedichtes. Rede. Jetzt wieder Großbuchstaben, ich schreie das jetzt mal nicht. Der Zwerg Alvis kennt die Lehre von allen sieben Reichen des Seins. Sieben für die Zwerge in ihren Hallen aus Stein. Oh, Entschuldigung, mir in dem Buch verrutscht. Mit diesem Segen öffne ich meinen Geist und mein Herz dem Wesen und der Weisheit dieser sieben Reiche, da Alvis mir seine Lehre geben und die Stäbe, die ich suche, aus den Tiefen dieser Hallen bringen wird und hinter Stäben keine Welt. Im Gedicht verrutscht. Ist er eigentlich auch dann eher unordentlich, wenn er die ganze Zeit Stäbe sucht? Anrufung. Allweiser 0175. Höre meinen Ruf. Aus den Tiefen der Finsternis kann deine Lehre gelernt werden. Lenke deinen Weg nach oben und im Kampf um die Waffen des Krieges und der Weisheit wird dir ein Weib gegeben werden. Weibe. Steige auf, Alvis, und sprich die Stäbe, die ich suche. Fünftens. Laden. Laden Sie Ihr Mobiltelefon vor der ersten Benutzung. Entschuldigung, meine Bedienungsanleitung verrutscht. Der Runer schüttet die Flüssigkeit in das Horn oder Trinkgefäß, hält es mit dem rechten Hand hoch und spricht: Ich bitte dich, nimm dies mächtige Geschenk von Bier an, welches deine Braut ist. In den Trank treibe ich Machenschaften von Kraft und das Macht. Das steht da wirklich. Oh mein Gott. Und jetzt stell dir mal vor, da steht dann doch Kevin, da war... Dieses mächtige Geschenk. Kevin, was machst du da schon wieder? Dieses. Halt die Schnauze, Mama, ich bin hier bei einem Ritual dran. Sie verlassen die feuchten Hallen deines Träumeheimes unter den Schwarzelfen und den weißen Öhr. Lass dieses Horn ein Zeichen sein für eine Morgenlatte. Nein, für die immerwährende Verbindung zwischen den Reichen unten und den Königstümern oben. Nicht Königsreichen oder König irgendwas, nee, Königstümer. Ist besser. Die du so gut kennst. Sechstens, trinken. Der Runer macht die runischen Handstellungen, die den Namen Alvis darstellen, über den Rand des Horns und raunt den Namen in die Flüssigkeit. Das ist so wie... Das beendet den Ladevorgang. Oder auch, wenn man den Stecker zieht. Nun wird die Hälfte der Flüssigkeit in 3 Schlucken getrunken, nicht 4, nicht 7. Ist das wirklich eine Anleitung, wie ich mein gottverdammtes Bier zu trinken habe? Horn aus dem Bierhorn. Sägen. Nehmen Sie Ihre Säge und sägen Sie... Ach nein, Entschuldigung, in der Betriebsanleitung verrutscht. Der Rest der Flüssigkeit wird in die Segnungsschale auf dem Altar geschüttet. Die Flüssigkeit wird 9-mal mit dem immergrünen Zweig umgerührt und der Altar und die Runer werden mit den Worten besprengt. Die Weisheit des Allweisen auf mich und die Welt. Geben. Die Flüssigkeit, es ist Bier, verdammte Scheiße, die Flüssigkeit wird aus der Segnungsschale auf den Boden im Norden des Altars oder in die Hilfsschale im Westen des Altars, wenn der Ritus innen durchgeführt wird, geschüttet. Während die Flüssigkeit ausgeschüttet wird, sagt der Runer, für Alvis und alle Zwerge und Elfen und Halbelfen und Riesen und Trolle und Einhörner und überhaupt alle, die mich hören und kennen. Und meine Tante in Buxtehude. Falls sie gerade zuschaut. Neuntens, verlassen. In der Ömse Stada sage, so ist das Werk vollbracht, die Weisheit des Allweisen ist zu mir gekommen. Und es ward großes Frohlocken. Ah, falls übrigens, hier ist ein praktischer Hinweis für Eltern oder werdende Eltern oder die diesmal werden wollen, die entweder das kleinwüchsige. Älterix, Elternix. Ja, für Kleinwüchsige oder. Solche, die hoffen, kleinwüchsige Kinder zu kriegen oder den Tag herbeisehen, an dem man mittels genetischer Manipulation einer Kleinwüchsigkeit des Nachwuchses beihelfen kann, ist hier ein Kapitel über Zwergennamen. Ja. Also zum Beispiel sind verbreitete Zwergennamen AI, das ist der große Ahne. Man kann aber auch Alf sagen, das wird das Kind besonders freuen, weil es dann nicht nur ein Zwerg ist, sondern auch noch behaart und ein Außerirdischer. der aber auch der scheinende Elf heißt, für die Verbindung zwischen Elfen und Zwergen. Das ist immer gut für die Diplomatie, also ja, falls der eigene Zwergensohn mal so eine Art Elfendiplomat werden soll, nennen sie ihn Alf. Blain, der Schwarze, für Geheimnisse aus den Tiefen. Das finde ich jetzt ein bisschen rassistisch. Dvalin, der in Trance liegende. Also das ist der, der immer säuft. Mhm. Und irgendwie ist nie... Narr, Leichnam. Gut, das wäre jetzt, wenn er ein bisschen sehr faul ist, könnte man das sagen. Dann hier Mjöðvitnir, der Metwolf. Das wäre deine Mutter. Wir haben gesagt, wir machen das nicht mehr. Was denn? Witze über meine Mutter. Habe ich auch nicht, Gandalfr ist, glaube ich, relativ klar. Ne? Der kommt hier auf jeden Fall nicht vorbei und ist natürlich ein magischer minus elf. Ne? Also Gandalfr brauchen wir ja nicht zu erklären. Dann Porinne. Porinne, auch klar. Der ist natürlich tapfer. Fundin, der wird wahrscheinlich auch im Fundbüro arbeiten oder im Fundamentalistenbüro, das kann er dann später entscheiden. Mhm. Nui, der Neue. Peck, gefälliger, könnte allerdings auch im A-Team anheuern. Insider. Ravviv, weiser im Rat oder auch im Vorsitzender im Arbeitskreises Lispeln. Ginnar, Verführer, um gute Dinge anzuziehen. Zum Beispiel einen schicken Schal. Oder High Heels. Ja. Oder beides. Aber Dain, nur das. Tochter. Nee, Toter, Geheimnisse der Toten. Der kann ja mit Leichnam, dem Narr, ein bisschen irgendwie gemeinsam was machen. Mhm. Zum Beispiel Nekrophilie neu definieren. Mhm. Andvari, weitblickender. Also zum Beispiel bei Vielmann werden die gerne genommen. Ja. Und Ori, wütender, zum Abreagieren von Zorn. In der Boxsack-Industrie sehr gerne gesehen. Und falls man auch eine Tochter haben will und nicht nur einen kleinen, wüchsigen, haarigen Sohn und die Tochter bereits einschlägig in eine bestimmte Berufsecke, die mit Brustpanzern, Brünnen, Schwertern, langen Haaren und irgendwie so leicht einem nordisch-arischem Einschlag zu tun hat und gerne Wagner hört, dann haben wir hier noch eine Auswahl von Walkürennamen. Also die Tochter, die moderne Walkürentochter von heute sollte gerne Brünnhildr heißen, das heißt Brustplatte der Schlacht. Vielleicht für die etwas flacher geratenen Damen. Auch ein sehr schöner Name, der leicht von den Lippen geht, ist Geirdrifull, Speerwerfer. Ja. Für die, die gerne mal so einen langen Schaft benutzen und den werfen und so. Dann ein weiterer schön klingender Name, Herifjötyr. Heerfessler zum Aufhalten von Feinden. Okay. Das ist dann vielleicht so, die ein bisschen was stämmiger ist. Es reicht. Hild, die das heißt ist ein Uhrenhersteller, oder? Für Mut. Hlok, Lärm der Schlacht, also die mit den lauten Stimmen. Hrund, Stürmer, die kann dann also auch in der Fußballmannschaft sich betätigen. Rangriff, Schildzerstörer zum Brechen von Verteidigungen. Ja, das ist ja auch sehr weiblich. Rota. So hieß mein Album von einer Band. Einer, der Verwirrung verursacht. Die kann allerdings an Karneval auch als Virus gehen. Mhm. Kleiner Insider. Und Sigrdrifa, Siegtreiber. Also. Für Erfolgs jenseits von Leben und Tod. Ja, das, wenn man auf Nummer sicher gehen will. Dann sollte man sich einen Siegtreiber installieren. Ja, und seine Tochter Sigrdrifa nennen. Ja, so, dann hier geht es jetzt noch weiter mit allerlei Sachen. Das siebente Tor von Midgard, bla bla bla. Du wolltest doch nur noch eins lesen. Genau, ich sage nur, was auch Hex und die Schnauze voll. Oh. Gibt es hier noch, im achten Tor gibt es noch grundlegende Seif-Arbeit und Seif-Arbeit? Liebes-Seif mit tollen Gedichten wie ein 18. kann ich, dass ich alles hehle, sei es Mutter oder Maid, das Beste ist immer, was ich nur wähle. Bla, bla, bla. Eine Anmerkung zum Gestaltwechseln. Oh ja, das muss ich das Dix Hörix dann mal selber reinziehen. Und im neunten Tor gibt es dann das Fließmuster in Yggdrasil. Das sieht aus wie so ein Atomium in Brüssel. Nicht in Hannover, nicht in Rio de Janeiro, sondern in Brüssel. Das Ende des Lehrlingspfades, der Weg zum Runenmeister. So, und dann gibt es noch den Anhang. Ja, der interessiert ja nicht. Dann würde ich sagen, lese ich noch schnell die Geheimnisse vor, die zum Runenmeister führen. Denn dann wissen wir ja, warum wir die, uns die Scheiße hier überhaupt angetan haben. So ist es. Also, der Weg zum Runenmeister. Die Arbeit des Runenmeisters. Runenstudien und Runenarbeit sind nicht für jedermann, wie du herausgefunden haben wirst. Ja, da muss man echt Nerven wie Stahlseile haben. Wenn du bis hierhin im Programm der neuen Tore vorgedrungen bist. Die Runen verkörpern sind unsere heiligsten Mysterien. Sie sind dem Studium der Besten unter uns vorbehalten. Den Besten, wie zum Beispiel die hier. Du hast begonnen, dich auf diesen Pfad zu begeben. Die Arbeit, die du beenden musst, um ein echter Runenmeister zu werden, ist nicht so schwierig, wenn du belesen und intelligent bist. Was wir von dir annehmen, wenn du bis hierher gekommen bist. Guck dir das mal an! Ja. Da hat er dann so ein Bild von irgendeiner schäbigen Umse da drin. Meine Fresse, die Flippers sind das Schlimmste, was es gibt. Das sind Runenmeister, kannst du mal Respekt haben. Vor allem, wenn du intelligent bist, was wir von dir annehmen, denn sonst hättest du dir dieses Buch ja nicht gekauft. Um zum Meister in der Gilde ernannt zu werden, muss man bestimmte Qualitäten... Von wem eigentlich? Von den Gildenmeistermeistern? Muss man bestimmte Qualifikationen erlangen. Die beiden wichtigsten sind die Vollendung eines Meisterwerks im Rahmen der Runenweisheit und eine extrem große Portion von Gutgläubigkeit, um dieses dämliche Buch zu kaufen. Achso, nee, Entschuldigung. Und eine persönliche Prüfung des Kandidaten durch zumindest zwei Meister der Gilde. Zumindest eine der beiden muss persönlich stattfinden. Niemand kann zum Gildenmeister ernannt werden, der nicht ein physisches Meisterwerk auf den Tisch gelegt hat. Zum Beispiel einen dicken Haufen. In Form einer Rune. Ja. Was soll denn dieses gottverdammte Meisterwerk dann sein? Das Meisterwerk des Selbst. In der letzten Analyse kann ein Meister oder auch Geselle nur... Ah, schon ein bisschen Drama hier. In der letzten Analyse kann ein Meister oder auch Geselle nur durch den persönlichen Kontakt mit den Meistern der Runengilde als solcher erkannt und ernannt werden. Obwohl einiges durch Korrespondenz erledigt werden kann, ist die Gilde keine Versandorganisation. Die wahren Prüfungen und Einweihungen müssen von Angesicht zu Angesicht stattfinden. Genügend Kontaktmöglichkeiten mit den Gildemeistern werden durch die internationalen Welttreffen der Gilde geboten, die an verschiedenen Orten stattfinden. Nur durch diesen direkten Kontakt von Person zu Person kann das wahre Selbst des Runers gesehen und als das, was es ist, erkannt werden. Ja. In diesem Sinne, fahr zur Hölle, Edred Thorsson, und nimm dein verdammtes Drecksbuch mit. Yep. Trotzdem danke für die Einsendung. Ja. Das war jetzt wirklich mal, also es war anderes Geschwurbel als sonst. Aber nicht minder beschissen. Ja. Das Fundstück ist Voodoo, die ganze Welt der Magie im Netz. Aber ich habe dir doch ein anderes geschickt. Das kannst du nächste Woche oder auch nächsten Monat oder nächstes Jahr oder aber nächstes Jahr. Aber das war Frequenzquantenheilung. Ja. Toll. Ja, heute haben es wir mit Voodoo, die ganze Welt der Magie im Netz zu tun. www.voodoo.de. Leider viel zu seriös gestaltet. Ja, Kategorie ekelhaft professionell und natürlich ein bisschen rassistisch, denn man sieht hier so stilisierte schwarze Frauen, die nur mit so einer Art Pumphose bekleidet und einem Turban angetan sind, herumtanzen auf der Seite. Du solltest jetzt im Hintergrund übrigens Voodoo von Godsmack laufen lassen. Nein. Doch? Warum? Weil das stimmungsvoll wäre und dazu passen würde. Nein. Doch, komm schon. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Wie wär's hiermit? Ich höre nichts. Oh, wow. Aber gut, das mag ein anderes Mal kommen. Also das scheint so eine Art, also direkt in der obersten Zeile ist direkt der Warenkorb abgebildet. Also man kann sich definitiv dann hier mit Voodoo-Gadget eindecken. Und ich habe mir ja schon immer überlegt, wo ich mir mal so eine Voodoo-Puppe besorgen kann, um meinen zahlreichen Feinden es so richtig Voodoo-mäßig zu besorgen. Aber da steht ja, dass es nicht nur Voodoo-Sachen gibt, sondern da gibt es wirklich alles. Genau, also die in der oberen Auswahlliste gibt es Home-Angebote, Warenkorb, mein Konto, Kasse, Impressum, Kontakt. Mal eben gucken, Impressum, wen wir da haben, welche Herrschaften. Ist die Internet-Repräsentanz des Weltenverlags. Ach, guck. Inhaber Ingeborg Laber. Das ist ein bisschen witzig, ja, dass die so das heißt. Stimmt. So, und dann haben wir hier also mittelalterliche Rituale, Planetenrituale, östliche Rituale, magisches Engel, magische Öle, Seifen, Amulette, Talismane, Magnetschmuck, Horoskope, also alles. Ja, einfach mal alles. Was also einem hier angepriesen wird, ist, möchten Sie Ihre Träume, Wünsche und Ziele erfüllen? Ja. Dann nehmen Sie Ihr Schicksal selbst in die Hand. Warte mal eben. Weiß eigentlich jemand, was Voodoo ist? Wieder keiner. Was? Ja, was Voodoo so ist. Das ist halt mit in die Puppen rumstechen. Oh Gott, da steht Lebensfreude pur. Das ist nicht in Ordnung. Alle, die pur hinter ein Substantiv schreiben, mögen sich zur Hölle scheren. Hast du nicht mal pur gehört? Da war ich 10. Ah. So. Dann nehmen Sie Ihr Schicksal selbst in die Hand und nutzen Sie noch dazu die Kraft der Magie, die in jedem Menschen vorhanden ist. Mit Hilfe der Magie können Sie diese Energien für sich freisetzen und arbeiten lassen. Sie finden hier eine der größten Zusammenstellung an rein weiß magischen Ritualen. Rein weiß. Der unterschiedlichsten Traditionen. Die Rituale sind authentisch und wurden mit größter Sorgfalt ausgewählt und übersetzt. Das würde mir auch gut gefallen, wenn da mal so ein Übersetzungsfehler drin ist. Man macht eigentlich so ein weißes Voodoo-Ritual und dann stirbt der andere oder kriegt Eiterbeulen oder so. Ups, oder hat Sex Scheiße. Mit Nina. Ich habe Hühnerfüße versehentlich falsch übersetzt mit Walflossentran. Ja, ja. Entschuldigung. Ja. Sorry. So, wie viel kostet das denn so? Ja, das kommt ja darauf an, was du haben möchtest. Ich möchte so eine Voodoo-Puppe, ganz klassisch haben. So, das muss doch hier irgendwie zu sehen. Ja, da kannst du auf dem mittleren Bild. Oh, es gibt Mojo-Zauberbeutel. Das muss ich natürlich auch gleich gucken. Wieso? Das ist mir nicht Voodoo-mäßig genug. Dann gib Voodoo-Music ein. So, Voodoo Wangas Grand Maître, weiße Magie. Auch sehr gut gefällt mir allein dieser Satz hier. Die weltbekannten Ja. Warum sollte man sich auch Mühe geben? Die weltbekannten geheimen Puppenrituale. Ja. Mondlicht war es. Nee, dunkel war es. Der Mond schien helle. Okay, jetzt steht hier ganz viel darüber. Und jetzt geil. Das gefällt mir so gut. Alle Voodoo Uanga Grand Maître als PDF-Liste zum Download hier. Und jetzt in Schrägschrift. Der Gesetzgeber, eine Wirkung magischer Rituale ist, zumindest naturwissenschaftlich, nicht nachgewiesen. Das gefällt mir so gut, dass die das da auf der Seite stehen haben. Das müssen die ja. Nee, habe ich noch nie gesehen. So, jetzt will ich hier Puppe mit Gerechtigkeit. Gerechtigkeitspuppe. Ja. So. Was kostet das denn? Uangas der Gerechtigkeit. Warte mal. 130 Euro. Wo? Runterscrollen. Ah ja, tatsächlich. Also wenn man zum Beispiel Übeltäter und Angreifer abwehren will, dann kauft man sich die Jezebel Wanga. Gucken. Jezebel Wanga Grand Maître, sehr starker Voodoo-Zauber, wird im Ursprungsland angewendet, um Angreifer und Übeltäter abzuwehren. Durchgeführt wird dieses Ritual um Mitternacht bei abnehmendem Mond. Und Menstruation. Das Ritual wird als Set mit der praktischen Anleitung, Personifizierung und Indizierungsritual und den jeweils benötigten Voodoo-Utensilien, Puppe, Kerzen, Voodoo-Öl und so weiter geliefert. Ah. Hier dein Dingsi. Ach, ist das schon so schlecht. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier für ein Gesundheits-Voodoo noch kriegen. Hier können wir Heilzauber für 100 Euro kaufen. Gegen unspezifische Krankheiten. Zu alternativen Eigenbehandlungen und Schutz vor Unglück, Krankheiten etc. 100 Euro, ja. Solltest du mal gegen das Gebölke so ein Ding kaufen. Mhm. Was ist denn Donnerstein? Mojo-Zauberbeutel, die gab es immer bei Supernatural. Das war ein Hexenbeutel und dann was war immer ganz schnell. Was war mit den Hexenbeuteln nochmal? Irgendwie ist man dann gestorben, wenn man so ein Ding am Balch hatte. Ja. Und man konnte irgendwie aufgespürt werden. Irgend sowas war das doch. Die wunderbare Effektivität der Zauberbeutel ist legendär. Ein für Sie angefertigtes Mojo Grand Maître hat 2 bis 3 Wochen Lieferzeit und wird ausschließlich gegen Vorauszahlung angeboten, weil es nur für Sie bestimmt ist und von keinem anderen benutzt wird. Natürlich nicht. So, was zahlst du? Mojo Nichtraucher. Ach, schön, was ganz Praktisches. Für 90 Euro Nichtraucher werden. Eben gucken. Abnehmen kannst du auch für 90 Euro. Sie sparen 10%. Ja, Mojo Grand Maître, das Ihnen helfen wird, nicht Raucher zu werden. Um Ihr persönliches Mojo Grand Maître herzustellen, benötigen wir unbedingt Ihre genaue Adresse, Ihren vollständigen Namen sowie Ihr Geburtsdatum. Und Ihre Kreditkarte. Was man übrigens auch braucht für jede andere Bestellung. Ein für Sie angefertigtes Mojo. Also. So, dann guck doch mal, was sind denn Gads? Was ist denn eigentlich der Voodoo Watchmaster? Ist das, oh, das klingt auch super. Ein Fernseher mit einer Voodoo-Puppe drauf? Ein kleines wirksames Voodoo-Ritual. Nur 35 Euro. Um vor Strafzetteln zu warnen und zu bewahren. Das ist zum Beispiel doch mal interessant. Ja. Das kann man dann vor allem, das kannst du ja nun wirklich empirisch nachprüfen, ob das wirkt. Steht das irgendwo, dass das ja, nicht wirkt? Ja, nee, geh mal. Du setzt diese mini hässliche Mini-Puppe nämlich in deine Windschutzscheibe. Ja, aber wie soll das? Aber das steht eindeutig, um vor Strafzetteln zu warnen und zu bewahren. Das heißt, du kannst eigentlich keine kriegen, wenn du das Ding drin hast. Ja. Und ach, also hier, ne? Hörix. Keine. Hier steht nicht, dass es nicht wirkt. Also hier steht nicht der staatliche Disclaimer. Ja. Und das ist ein Warn vor Strafzetteln und bewahren vor Strafzetteln. Also das würde ich jetzt kaufen und alle Strafzettel dann an die Firma voodoo.de schicken. Die Seife Jesu gibt es hier auch. Das wurde von Kunden, die diesen Artikel kauften, auch bestellt. Man kann natürlich auch gleich die Seife Jesu kaufen. Die kostet 15 Euro. Ja, man sollte ja denken... Da steht Halleluja drauf. Man sollte ja denken, wenn das Stück Seife ist, mit dem sich dieser schmuddelige Hippie damals gewaschen hat, falls es ihnen gegeben hat, was eher unwahrscheinlich ist, dann wäre das entweder schon ein bisschen älter, das Stück, und zweitens wahrscheinlich genauso selten wie die angeblichen Kreuzspäne, aber für 15 Euro ist man dabei und bekommt die Seife Jesu und für nochmal 15 Euro kommt der Typ gleich mit und reibt einem den Rücken sauber. Da steht Halleluja, die Seife Jesu auf dem Ding. Ich will das bestellen und jemandem schenken. Der Heiland selbst soll sie benutzt haben, heißt es in der Legende um diese sagenumwobene Seife, die ich soeben erfunden habe. In riesigen Kesseln werden feinste Olivenöle der neuesten Ernte in Handarbeit hergestellt, nach originaler Geheimrezeptur natürlich. Es entwickelt sich während der Herstellung eine typische Patina und ein tiefgrüner Seifenkern. Das gibt's doch nicht. Zudem zaubert die Halleluja-Seife regelrecht eine Haut wie Samt und Seide. Sie ist sehr ergiebig. Bei täglicher Anwendung reicht ein Stück Halleluja-Seife 4 bis 6 Monate lang. Ich finde es geil, dass die das so nennen. Geeignet für jegliche Art der rituellen Reinigung. Ja, 100% naturrein, mit spiritueller Schwingung wirkt sie klärend auf die Aura und harmonisierend für die Chakren. Ja, wenn sie sich damit gewaschen haben, riechen sie nach Fisch und Wein, können übers Wasser gehen und Blinde sehend machen. Ja. Unglaublich. Geil. Ja, was haben wir denn noch? Engel vielleicht? Magisches, östliche Rituale, magische Öle. Engel. Vielleicht kann man da einen Engel mieten. Das wäre gut. Nee, himmlische Engel und Engeltaler. Oh, Engeltaler. Falls man zum Beispiel in Engelland ist, ja. Da ist ja bekanntlich die Währung Engeltaler. Mhm. Und was zahlst du? Naja, nur 10 Euro, das ist okay. Für einen Engeltaler Liebe? Was kostet denn? Oh, Engeltaler Reichtum. Kostet auch nur 10 Euro. Das kann ja nicht so ganz funktionieren, wenn man seine Kohle für die Scheiße ausgibt. 24 Karat Gold. Ich bringe dir Reichtum, Geld, Erfolg, Wohlstand, Zufriedenheit, materiellen Fluss, Sicherheit, Stabilität und Fülle. Okay, was ist denn ein Planetenritual? Bitte. Oh ja, die sind neu, also das ist bestimmt sehr gut. So, also Planetenritual Mond. Der Mond ist doch gar kein Planet. Nee, aber da ist so ein Zauberstab dabei und ein Buch. Und das kostet 45 Euro. Römische Ritualkerze Diana, Ritual für Gesundheit und Schönheit. Diana ist die alte römische Göttin der Natur, der Frauen und des Mondes. Ihre Farbe ist hellblau. Oh, passend dazu der Zauberstab. Wünschen Sie sich mehr Ausstrahlung? Wollen Sie Ihre Intuition stärken und das dritte Auge aktivieren? Wollen Sie sich wieder rundum schöner, sinnlicher und gesünder fühlen? Wollen Sie viele Sätze mit Wollen sagen? Dann brauchen Sie SAP. Die Ritualkerze Diana unterstützt die Konzentration auf Schönheit, Gesundheit und Intuition, bla bla bla bla bla. Ja, also, die übliche Beutelschneiderei, das hier relativ professionell gemacht mit Warenkorb und die Seite sieht auch eben nicht so crackpottig aus. Gibt es noch mehr Seifen, ganz kurz? Gibt es vielleicht auch eine Mohammed-Seife oder so? Das wäre mal was. So eine Ziegenkäse oder so. Jesus-Seife. Elohim Angelius, Elohim Sanctus, Elohim Himmelsboten-Set. Oh, was ist denn ein Himmelsboten-Set? Dafür zahlst du auch 27 Euro. Das sind doch nur Taschentücher, oder? Das ist Seife. Also. Und zwar von Elohim persönlich geklöppelt. Magnetschmuck könnte man wohl auch noch haben. Ja, das ist das gleiche, wie wir ja schon in Folge 16 hatten. Ja. Sieht aber gar nicht mal so schlimm aus, wie die Sachen, die da also von der anderen... Also ich finde es furchtbar schäbig. Magische Öle. Die sind bestimmt teuer. Oh nee. Adam und Eve, sexuelle Leidenschaft. Oh ja, das ist doch mal was hier. Also laut der Wahrsagerin, laut der Xenia, müssten wir das ja bestellen. Steht als Details, sexuelle Leidenschaft. Und was haben Leute gekauft, die das auch gekauft haben? Kundentipp. Die haben einfach auch alle anderen Öle gekauft. Ah, die Beda-Formel bei unerwiderter Liebe. Ja. Ja, eine schöne Seite. Das ist ja ganz furchtbar. Und falls dann jemand mal einen mit so einer Voodoo-Puppe kaputt machen will, dann geht das leider nicht, weil das ja alles nur weiße Voodoo-Magie ist. Ja, genau. Das ist so. Und bitte dran denken, das kann man nur in Vorauskasse bezahlen. Ja, weil das ist ja ganz persönlich. Ja, auf jeden Fall. Also wer dann mal irgendeinen esoterischen Schmonzes braucht, kann bei voodoo.de fündig werden und kann dann natürlich mit allen Sachen, die es gibt, PayPal, Sofortüberweisung, Giropay und so weiter bezahlen. Man ist hier professionell. So ist es. Jo. Das war's von uns. Ja, schön war es nicht. Wie immer. Ja, es gab, also in letzter Zeit irgendwie... Also mir hat es in letzter Zeit mehr Freude bereitet. Also das hier ist auf jeden Fall mehr Spaß gemacht als Steiner. Finde ich nicht. Also, und das fand ich auch... Ja, die Gottesmatrix war so, das war einfach so... Das war großartig. Banane. Und das letzte Mal war auch schon so ein Schiss in die Buchse, diese dunkle Magie da. Oh, wir können mal kurz gucken, ob es das bei Amazon gibt. Was zahlst? Und wie die Bewertungen so sind. Edred Thorsson. Schlüpper aus. 9 Tore von Midgard. Oh ja, 30 Euro, meine Damen und Herren. 30 Euro. Das auf Englisch 70 Euro. Sollte man nicht tun. 4 Sterne und 3 Sterne, keine 5 Sterne. Ja, also das hat noch niemand entdeckt. Runenkurs für Fortgeschrittene. Bla bla bla. Ja, also nichts für Einsteiger. Also wir sehen, wir sind einfach zu dumm, um das zu checken, was hier so runentechnisch... Die Runen in einer anderen Wertung stand gerade drin, das ist nicht zum Wahrsagen geeignet. Wer das möchte, dann, muss dann, lieber dann, andere Techniken. Dann will ich das jetzt lieber nicht. Ja. Ja, dann übergeben wir an Todesmetall. Und zwar heute an wen? Heute haben wir, hatte ich ausgesucht, Skinless. Mhm. Gute Foreshadowing Wahl, gute our Wahl. Demise. Sehr schön. Damit wünschen wir euch noch einen schönen Abendix. Liebix Organismix. Hast du das jetzt auch in die Liste eingetragen? Sicher. Gut. Und ja, bis zur nächsten Folge. Und noch einen charmanten Nachmittag. Sit back, slip on your absorbent undergarments and let the mayhem begin. We'll be right back. Mitgliedix. Wie läuft's? Bei uns läuft's eigentlich ganz gut. Ja, man pimmelt so vor sich hin. So ist es. Wir gucken gerade Spartacus Gods of the Arena. Ja, das ist ganz cool eigentlich. Ja. Also die Folge, der Anfang, da habe ich mir schon gedacht, oh, weil die Effekte am Anfang so scheiße waren, so völlig überladen, aber dann wurde es doch ganz cool. Und es wird reichlich gepimpert. Ja, sehr, sehr, sehr viel in allen Konstellationen. Und in Zeitlupe. Ja, so wie es würdig und recht ist. Ja. Und, ich habe extra Blaustrahl gekauft. Ja, für mehr Details. Genau, auch bei den nackten Männern, die sich dann gegenseitig die Schniedel abhacken. In Zeitlupe. Ja. Ja, und ansonsten habe ich heute Nachhilfe gegeben. Und du so? Boah, so den üblichen Dayjob abgehandelt. Haben wir vielleicht noch ein super tolles Detail, für das es sich auch wirklich lohnt, den Big Club zu hören? Also erstens mal lohnt sich das natürlich immer. So ist es. Also wir freuen uns natürlich, dass sich jemand die Mühe macht, den Death Metal auch. Ja gut, hören. Das ist Geschmack verpflichtet eben. Und ja. Kann man eigentlich in den Mai tanzen? Ja, ist das die Walpurgisnacht? Nee, die ist doch im Herbst, oder? Ich glaube, die ist jetzt. Ich glaube nicht. Naja, man wird es wohl nie erfahren. Ja, wir haben eine Serviette mit vier Hasen drauf. Ich denke, das kann man noch. An dieser Stelle auf Wiedersehen. Tschüss.